von der gemüthsruhe de tranquillitate animi dies ist eine LibriVox aufnahme alle LibriVox aufnahmen sind licenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei LibriVox.org von der gemütsruhe de tranquillitate animi von Lucius Annaeus Seneca übersetzt von J. Moser Brief des Serenus an Seneca I. Bei einem Blick in mein Inneres, mein Seneca, gewahrte ich einige Gebrechen offen daliegend, handgreiflich, andere unmerklicher und versteckter, wieder andere nicht anhaltend, mit Unterbrechungen wiederkehrend, und die möchte ich die beschwerlichsten nennen, streifenden Feinden ähnlich, die nur gelegentlich anlaufen, so daß man weder gerüstet bleiben kann, als im Kriege, noch sorglos als im Frieden. Und gerade diesen Zustand, warum soll ich dir denn nicht als meinem Arzte die Wahrheit gestehen, finde ich eigentlich an mir. Ich bin von dem, was ich fürchtete und haßte, nicht so frei, dass ich mich darauf verlassen könnte und auf der andern Seite demselben doch nicht unterworfen. Ich befinde mich in Umständen, die zwar nicht die schlimmsten sind, aber doch höchst verdrießlich und widerwärtig. Ich bin nicht krank und nicht gesund. Entgegne mir nicht, dass bei allem Vortrefflichen der Anfang unvollkommen sei, und dass es erst mit der Zeit Dauer und Kraft gewinne. Ich weiß wohl, dass auch das, was sich zum Glanz erheben will, wie Ehrenämter und rednerischer Ruhm und alles, wobei es auf das Urteil anderer ankommt, erst mit der Zeit erstarke. Und es mag nun bei etwas auf wirklichen Gehalt abgesehen sein, oder es mag nur irgendeine Schminke erborgen, um sich gefällig zu machen. So gehören Jahre dazu, bis es durch die Länge der Zeit nach und nach eine Farbe gewinnt. Allein ich befürchte, durch die Gewohnheit, die alles dauerhafter macht, möchte auch jener fehlerhafte Zustand in mir tiefere Wurzeln schlagen. Ein langer Umgang macht uns am Ende das Böse wie das Gute lieb. Die eigentliche Beschaffenheit dieser Unfestigkeit eines auf zwei Seiten hinschwankenden Gemütes, das sich weder zum Rechten noch zum Verkehrten mit Kraft hinneigt, kann ich dir nicht sowohl auf einmal als vielmehr nur aus einzelnen Erscheinungen dartun. Ich will die Symptome angeben, einen Namen für die Krankheit magst du auffinden. Mir ist, ich gestehe es, eine ungemein große Liebe zur Sparsamkeit eigen. Ich mag nicht ein Lager, das zum Prunk eingerichtet ist, nicht ein Kleid, das man aus dem Kasten holt, nicht eines, das mit tausend Gewichtern oder Pressmaschinen beschwert wird, die es glänzen machen sollen, sondern ein Alltagskleid, nicht kostspielig, das ich nicht mit Angst aufzubewahren und zu nehmen brauche. Ich mag ein Mahl, wobei keine Dienerschaft zum Zubereiten und zum Aufwarten nötig ist, das nicht viele Tage vorher bestellt und von den Händen vieler Aufwärter besorgt wird, sondern wohlfeil einfach, ohne kostbare Bestellungen, das man überall haben kann, weder der Kasse noch dem Körper beschwerlich, und dass es nicht wieder hinausgeht, wo es hineinging. Zum Diener mag ich einen einfachen Sklaven haben, ohne Schmuck und ohne Kunst. Massives Silber, wie es mein Vater hatte auf dem Lande, ohne weitere Kunst und ohne Namengepräge des Künstlers. Einen Tisch, nicht mit mannigfaltigem Maser gezeichnet und nicht durch öftern Wechsel seiner prachtliebenden Besitzer in der Stadt bekannt, sondern zum Gebrauche hingestellt, ohne eines Gastes Blicke mit Wohlgefallen an sich zu fesseln oder mit Neid zu entzünden. So lieb mir nun das alles ist, so neckt mich doch ein Hofstaat von Pagen, eine Dienerschaft herrlicher als bei feierlichen Aufzügen gekleidet und mit Gold geschmückt und eine Schar prunkender Sklaven, dann ein Haus, auch wo man hintritt, voll Pracht, wo in jeder Ecke umher Reichtum ausgestreut ist und selbst die Dächer schimmern, und eine Volksschar, die das schwindende Erbgut überall umlagert und begleitet. Dann die bis auf den Grund kristallhellen Wasser, welche die Tafel umfluten, und die Mahle, die hinter ihrem Schauplatze nicht zurückbleiben. Wenn ich denn so aus dem alten Rost meines ärmlichen Lebens komme, so umströmt mich solches Genussleben mit reichlichem Schimmer und umlärmt mich von allen Seiten. Da schwimmt es mir denn ein wenig vor den Augen, und ich erhebe dagegen leichter den Mut als den Blick. So ziehe ich mich denn zurück, nicht verdorbener, aber verstimmter, und ich trage in dieser meiner Armseligkeit meinen Kopf nicht mehr so hoch, und im Stillen nagt es an mir, und es kommt ein Bedenken, ob denn nicht doch jenes besser sei. Es bringt mich wohl nichts davon auf andere Gesinnung, aber es regt mich doch dies alles an. Ich halte es für gut, dem Einflusse meiner Lehrer nachzugeben und mich mitten in die Staatsangelegenheiten hineinzuwerfen. Ich halte es für gut, Ehrenstellen und Zeichen der Gewalt nicht dem Purpur oder den Fassen zuliebe anzunehmen, sondern um meinen Freunden, meinen Verwandten und allen meinen Mitbürgern, ja am Ende der ganzen Menschheit, dienstfertiger und wohltätiger zu sein. Wenn ich wieder mehr zu mir selbst gekommen bin, so folge ich dem Zeno, dem Kleanthes, dem Chrysippus, von denen doch keiner sich in Staatsgeschäfte einließ, obgleich jeder andere dazu anhielt. Hat irgend etwas mein Gemüt, das der Stöße nicht gewohnt ist, erschüttert, hat sich irgend etwas ereignet, das entweder, wie sich das in jedem Menschenleben vielfältig zeigt, meinem Werte nicht entspricht oder mir nicht nach wunsche gelingt oder erforderten geringfügige dinge zu viel zeit so trete ich in mein geschäftloses leben zurück und gleich wie die tiere auch wenn sie ermüdet sind der heimat zu schnellern schritt anschlagen so schließe ich mich dann mit lust wieder in meine vier wände ein da soll mir niemand einen tag rauben denn er kann mir nichts geben was solchen aufwand wert wäre in sich selbst vertiefe sich die seele sich selbst baue sie an nichts fremdartiges nehme sie in anspruch nichts was vor einen richter gehört willkommen sei nur die ruhe die von den angelegenheiten des ganzen und der einzelnen nichts weiß aber wenn denn wieder eine kräftige lektüre den mut gehoben und edle beispiele mir einen sporn gegeben haben da möchte ich plötzlich aufs forum rennen dem einen meine fürsprache dem andern meinen dienst weihen der wenn er auch nichts ausrichten sollte doch den versuch macht hülfreich zu sein und manchen hochfahrenden in seinem unheilvollen stolze auf sein glück in die schranken zurückweisen auf öffentlichem markte in hinsicht des studierens darauf meine ich wahrlich es sei besser die verhältnisse selbst im auge zu haben und um derselben willen zu sprechen übrigens aber die sache selbst reden zu lassen so daß wie diese es gibt der unstudierte vortrag sich darnach richte wozu denn reden setzen die jahrhundertelang bleiben werden ist es wohl jetzt zeit dafür zu sorgen daß die nachwelt noch von dir rede du bist zum sterben geboren und bei einer leiche von der man nicht redet braucht es weniger umstände darum um zeit zu gewinnen schreibe was zu schreiben ist in einfachem stile wie es dein bedürfnis von dir fordert nicht um für deinen ruhm zu sorgen wer nicht für die ewigkeit schreibt braucht sich nicht so sehr anzustrengen dann aber wieder wenn die seele sich von der gedankenfülle erholt geizt sie nach worten und es ist ihr lust einen höhern schwung zu nehmen auch im ausdruck und der vortrag möchte sich der würde des gegenstandes anpassen dann des zwangs und der hemmenden regel vergessend verliere ich mich ins überschwängliche und die worte sind nicht mehr mein ich will nicht weiter ins einzelne gehen diese unfestigkeit der seele die wohl das rechte will hängt mir in allen Verhältnissen an, und ich fürchte dabei nur, ich möchte am Ende gar zerfließen, oder, was noch sorglicher ist, ich möchte immer, gleich einem, der eben fallen will, in einem schwebenden Zustande sein, oder es möchte am Ende noch etwas Schlimmeres kommen, als was ich selbst voraussehe. Denn was uns selbst angeht, sehen wir so an, als ob wir ganz vertraut damit wären, und Vorliebe macht das Urteil immer befangen. Ich denke, viele hätten zur weisheit gelangen können, wenn sie nicht gemeint hätten, sie haben sie schon erreicht, wenn sie sich nicht an sich selbst manches verhehlt hätten, über manches mit offenen augen hinweggegangen wären. Man darf wohl glauben, nicht sowohl fremde als unsere eigene Schmeichelei verderbt uns. Wer wagt es, sich selbst die Wahrheit zu sagen? Wer, wenn er mitten unter Scharen von Lobern und Schmeichlern gestellt ist, schmeichelt nicht dennoch sich selbst mehr als alle? Ich bitte daher, so du ein Mittel hast, mich aus diesem meinem schwankenden Zustande zu einiger Festigkeit zu bringen, so halte mich für wert, dir meine Ruhe verdanken zu dürfen. Ich weiß wohl, diese wogenden Zustände des Gemüts sind eben nicht gefährlich, sie bringen nicht etwas Stürmisches hervor. Soll ich mich über den Zustand, worüber ich klage, eines passenden Bildes bedienen, so ist's nicht ein Sturm, was mich quält, sondern die Seekrankheit. Sei nun dies Übel, wie es wolle, entreiße mich ihm und komm mir zu Hülfe, der ich, das Land vor Augen habend, in Not schwebe. Ende von 1. II. Von der Gemütsruhe. Von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Senecas Antwort an Serenus. Ich sinne wahrlich schon lange, mein Serenus, bei mir selbst im Stillen nach, womit ich diesen Zustand vergleichen soll. Und ich kann dafür nirgends einen verwandteren Fall finden, als bei Menschen, die von einer langen und schweren Krankheit aufgestanden, hier und da von kleinen Regungen und leichten Anfällen angegriffen, und, wenn sie schon auch über diese Krankheitsreste hinweg sind, doch noch von Besorgnissen beunruhigt werden und, schon genesen, doch noch von den Ärzten sich den Puls fühlen lassen und jede Wärme in ihrem Körper verdächtig finden. Bei solchen, mein Serenus, ist nicht etwa der Körper nicht völlig gesund, sondern er ist an die Gesundheit noch nicht gewöhnt, so wie auch bei einem ruhigen Meer oder See noch eine Art von zitternder Bewegung stattfindet, wenn schon der Sturm vertobt hat. Es braucht daher nicht jene stärkern Mittel, von denen ich auch nicht reden will. Du brauchst nicht bald dir selbst Gewalt anzutun, bald dich zu ärgern, bald nachdrücklicher gegen dich selbst zu verfahren, sondern, was freilich erst am Ende kommt, dir selbst zu vertrauen und zu glauben, dass du auf dem rechten Wege seiest, dass dich nicht die sich durchkreuzenden Wege mancher andern anfechten, die da oder dorthin laufen und nicht selten um den Weg selbst herum tappen. Übrigens ist, was du wünschest, etwas Großes, Erhabenes, Göttergleiches, nicht erschüttert zu werden. Diese Festigkeit des Gemütszustandes nennen die Griechen Euthymia, wohl gemuthheit, worüber Demokritus ein herrliches buch geschrieben. Ich nenne es Gemütsruhe. Es ist ja nicht nötig, die worte nach ihrer bildung nachzuahmen und überzutragen. Die sache selbst, um die es sich handelt, ist durch irgend einen ausdruck zu bezeichnen, der, wenn auch nicht die gestalt, doch die bedeutung der griechischen benennung hat. Die frage ist also, wie man es dahin bringe, daß das gemüt immer seinen gleichmäßigen und ungestörten gang gehe, mit sich selbst zufrieden sei und seinen eigenen zustand mit vergnügen anschaue, und daß es diese freude nicht unterbreche, sondern in dieser gelassenheit verbleibe, ohne sich je zu erheben noch herabzustimmen. Darin wird die Gemütsruhe bestehen. Wie man dazu gelangen könne, will ich im Allgemeinen untersuchen. Du aber wirst von dem Mittel, das für alle ist, nehmen, was dir beliebt. Indessen muss das ganze Übel ans Licht gezogen werden. So kann jeder erkennen, was davon sein ist. Zugleich wirst du daraus sehen, wie viel weniger dir dein Missfallen an dir selbst zu schaffen macht, als denen, die an eine glänzende Rolle gebunden und von einem mächtig großen Namen beschwert, mehr aus Ehrgefühl als aus eigentlicher Neigung in ihrer Verstellung beharren. Es sind alle in der gleichen Lage, sowohl die, welche ihre Unfestigkeit und der Überdruss und der ewige Wankelmut plagt, denen immer das besser gefällt, was sie aufgegeben haben, als auch die, welche unrührig sind und voll Langerweile. Dazu gehören auch jene, die gerade, wie wenn man nicht in Schlaf kommen kann, sich herumwälzen und bald so, bald anders hinlegen, bis sie vor lauter Müdigkeit Ruhe finden. Dadurch, dass sie ihre Lebensverhältnisse unaufhörlich abändern, bleiben sie zuletzt in solchen, worin sie nicht, weil ihnen das Wechseln zuwider ist, sondern nur darum bleiben, weil das Alter zu Neuerungen träge ist. Auch diejenigen gehören hierher, welche nicht aus Charakterstärke in ihrer Lebensweise minder schwankend sind, sondern aus Mangel an Lebhaftigkeit. Sie leben nicht eigentlich, wie sie wollen, sondern wie sie's nun einmal angefangen haben. Daneben gibt es noch unzählige Eigentümlichkeiten, aber der Erfolg des Fehlers ist überall einer: Unzufriedenheit mit sich selbst. Es kommt dies von dem ungeordneten Gemüte her und von Begierden ohne Selbstvertrauen und ohne rechte Befriedigung, wo sie entweder nicht wagen, was sie wünschen, oder es nicht erreichen und sich gänzlich der Erwartung hingeben, allweg unbeständig und wankelmütig, was ja nicht anders sein kann, wenn man seinen Wünschen nachhängt. Ihr ganzes Leben ist ein Schweben, und sie halten sich selbst zu unehrbaren und schwierigen Dingen an und zwingen sich dazu. Und ist ihre Mühe ohne Gewinn, so peinigt sie die fruchtlose Selbsterniedrigung, und leid ist ihnen nicht, daß sie das schlechte sondern daß sie es vergebens gewollt haben dann ergreift sie auch die reue daß sie solches begonnen haben und ängstlichkeit wenn sie etwas beginnen und es beschleicht sie jenes schwanken einer seele die nirgends hinaus sieht weil sie ihren begierden weder zu gebieten noch nachzugeben kraft haben und jener stille stand des sich nicht entscheidenden lebens und die tatenlosigkeit eines unter vereitelten wünschen ersterbenden gemütes das alles wird noch ärger wenn solche menschen im verdruß über das mißgeschick das sie bei ihrer tätigkeit verfolgte zur entfernung von geschäften ihre zuflucht nehmen und zu einem treiben wovon die welt nichts erfährt worein sich ihr gemüt nicht finden kann das für das öffentliche leben sinn hatte und tatenlustig von natur rührig ist und in sich selbst nichts hat was es aufrichte darum wenn dann der reiz fehlt den die geschäfte und das hin und herlaufen gewährte so ist ihnen das zuhausebleiben und die einsamkeit in ihren vier wänden unausstehlich und mit widerwillen blicken sie auf sich wenn sie sich selbst überlassen sind daher denn jener überdruß jenes mißfallen an sich selbst und das schwanken einer seele die nirgends einen ruhepunkt findet und das ihnen ihre muße so verstimmend so widrig so unausstehlich ist ja wenn sie den grund ihrer verstimmung zu gestehen sich schämen und das ehrgefühl die folter an ihrem innern anlegt so würgen sich die eng eingeschlossenen leidenschaften selbst ab indem sie sich nicht auslassen können daher denn das abhärmen und hinwelken und das tausendfältige umherfluten eines gemüts das nicht weiß was es will das bei jedem beginnen gespannt bei jedem mißlingen niedergeschlagen ist daher jener zustand daß sie ihre muße verwünschen und klagen sie haben nichts zu tun daher jene scheelsucht wenn andere sich heben denn die mißgunst wird genährt durch das heillose nichtstun wobei man wünscht daß alle hinabgedrückt werden weil man sich selbst nicht heben konnte und in dieser abneigung gegen das fortschreiten anderer und weil man an dem eigenen verzweifelt zürnt dann das gemüt auf das schicksal und klagt über den weltlauf und ziehet sich in die verborgenheit zurück und keuet seine eigene strafe wieder und gibt sich in unzufriedenheit mit sich selbst einem verdrüßlichen wesen hin ist doch die menschliche seele von natur zu tätigkeit und rührigkeit geneigt willkommen ist ihr jeder anlaß sich aufzureizen und sich aus sich selbst herauszureißen am willkommensten den nichtswürdigsten seelen die sich gerne in geschäftigkeit aufreiben lassen gleichwie manche geschwüre nach einer hand die sie aufkratzt ein verlangen haben und sich gerne berühren lassen und die häßliche krätze am körper alles gern hat was sie reizt gerade so möchte ich behaupten ist solchen seelen an welchen leidenschaften wie böse geschwüre ihren ausbruch nehmen arbeit und unruhe ein genuß es gibt ja manches was auch unserm körper eine art von angenehmem schmerz verursacht zum beispiel sich umzuwenden mit der lage auf die noch nicht müde seite zu wechseln und bald in diese bald in jene stellung sich herumzuwerfen wie achilles bei homer wenn er bald vorwärts bald rückwärts gebeugt sich verschiedene lagen gibt wie es denn dem kranken eigen ist in keinem zustande lange auszuhalten und nach veränderung zu haschen als wäre sie abhülfe so unternimmt man auch reisen da und dorthin und durchwandert die küsten des meers und es versucht sich der wankelmut stets abhold dem gegenwärtigen bald zur see bald zu lande nun auf nach kampanien schon ist das milde klima dort zum ekel in unangebauten gegenden wollen wir uns umsehen die bruttischen und lucanischen waldgebiete laßt uns durchwandern dies oder jenes angenehme wird doch unter jenen einöden zu finden sein daran sich der an köstlichkeiten gewöhnte blick von dem vielen unfreundlichen der grausenhaften landschaft erhole wohlauf nach tarent mit seinem gefeierten hafen zum winteraufenthalt unter milderm himmel zu jener häuserzahl reichlich genug auch die ehemalige bevölkerung zu fassen doch halt wir wollen uns nun wieder nach rom wenden allzulange hat schon sein geklatsche und gelärm nicht mehr an unser ohr geschlagen und man möchte wohl nun auch einmal die augen an menschenblut weiden so unternimmt man eine reise nach der andern und schauspiele wechseln mit schauspielen wie lucretius sagt also flieht vor sich selber ein jeglicher stets aber was hilft's wenn er nicht sich selbst entweichen kann er selbst geht mit sich und läßt nicht ab der lästigste begleiter darum müssen wir bedenken nicht an den orten liege der fehler der uns drückt sondern an uns selbst wo etwas erduldet werden soll da sind wir kraftlos und in die länge will es uns weder mit der anstrengung noch mit dem freudengenusse weder mit unsern eigenen verhältnissen noch mit denen irgend eines andern recht sein das hat manche zum tode getrieben daß sie indem sie ihre Vorsätze oft änderten, wieder auf die nämlichen zurückgeworfen wurden und es zu nichts Neuem brachten. Da hat ihnen das Leben zum Ekel zu werden angefangen, und die Welt selbst und wir kennen ja wohl die Klage derer, die die Genusssucht toll macht. Ach, rufen Sie das ewige Einerlei. Ende von 2. 3. Von der Gemüthsruhe von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Du fragst, was ich gegen solchen Lebensüberdruß für ein Heilmittel rätlich achte. Das Beste wäre wohl, wie Athenodorus sagt, wenn man sich mit Geschäften und Staatsangelegenheiten und bürgerlichen Dienstleistungen zu tun machte. Denn so wie manche in Sonnenglut und Abhärtung und sorgfältiger Übung des Körpers den Tag hinbringen, wie es für die Athleten am zweckmäßigsten ist, ihre Arme und ihre Kraft, für die sie sich allein bestimmten, mit großem Zeitaufwande zu stärken, sollte es nicht auf gleiche Weise für uns, die wir uns doch einmal ins Gewühl des bürgerlichen Lebens einlassen wollen, am allerbesten sein, dass wir uns in Tätigkeit erhalten. Hat einer einmal den Entschluss gefasst, sich der Wirksamkeit für seine Mitbürger und für die Menschheit zu widmen, so gewinnt er ja zugleich Übung und Fortschritt, wenn er sich mitten in das Geschäftsleben hineinwirft und sich dem Dienste des Gemeinwesens und der Einzelnen nach Kräften hingibt. Weil aber, fährt Athenodorus fort, bei dem so unseligen Ehrgeize der Menschen und wo so viele Lästerungen das Rechte zum Schlimmsten verdrehen, der gerade ehrliche Weg nicht sonderlich sicher ist und sich immer mehr Hinderndes als Günstiges darbieten wird, so muss man sich vom öffentlichen und Geschäftsleben zurückziehen. Eine große Seele findet jedoch auch im häuslichen Leben Gelegenheit, sich zu entwickeln. Und es ist bei den Menschen nicht wie bei Löwen und Bestien, deren Kraftäußerung durch das vergitterte Behältnis gehemmt wird. Nein, ihr Wirken ist am bedeutendsten in der Zurückgezogenheit. Sie lebe jedoch nur in der Art in Verborgenheit, dass sie, wohin sich auch ihr stilles Wirken zurückgezogen hat, zu nützen bereit sei, sowohl den Einzelnen als dem Ganzen mit Talent, Wort und Rat. Es ist auch nicht nur derjenige dem Staate nützlich, der die, so sich um Ämter bewerben, hervorzieht und Angeschuldigte in Schutz nimmt und über Krieg und Frieden seine Stimme gibt, sondern auch, wer die Jugend begeistert, wer bei dem so großen Mangel an tüchtigen Lehrern Keime der Tugend in die Gemüter pflanzt, wer die, so nach Geld und Genuss rennen und jagen, ergreift und zurückzieht, und wenn nichts anders, doch wenigstens auffällt, siehe, der wirkt an Einzelnen für das Ganze. Oder hat derjenige mehr Verdienst, der unter Fremden und Bürgern oder als Prätor der Stadt den Partien Rechtsaussprüche erteilt, als der, welcher lehrt, was Gerechtigkeit sei, was Frömmigkeit, was Geduld, was Charakterstärke, was Todesverachtung, was Göttererkenntnis und wie ein gutes Gewissen ein Gut sei, bei dem man nichts nach Lohn frage. Darum wenn du deine zeit auf solche studien verwendest während du sie den geschäften entziehst so ist es nicht als ob du dich denselben entzogen und stellen im staate ausgeschlagen hättest leistet ja doch auch nicht nur derjenige kriegsdienste der in der schlachtreihe steht und den rechten oder linken flügel verteidigt sondern auch der so die tore beschützt und wenn auch nicht gerade an einem gefährlichen dennoch an einem nicht umsonst besetzten posten steht und wache hält und das zeughaus bedient kosten dergleichen dienste auch kein blut sie kommen bei den jahren der feldzüge doch in anschlag ziehst du dich zu den wissenschaften zurück so entgehst du wohl jedem lebensüberdrusse du wirst nicht wünschen daß es nacht werde weil dir der tag entleidet ist du wirst weder dir selbst zur last sein noch andern entbehrlich viele wirst du zur freundschaft heranziehen und die trefflichsten werden dir zuströmen denn auch das ruhmlose verdienst bleibt nie im verborgenen sondern es schickt irgend etwas in die welt daran man es erkenne und wer es wert ist findet es an seinen spuren auf freilich wenn wir allen umgang aufheben und der menschheit entsagen und nur in uns selbst hineingekehrt leben so kommt im geleite dieser zurückgezogenheit die alles strebens ermangelt daß wir nicht wissen was wir tun sollen wir werden anfangen da ein gebäude anzulegen dort eins niederzureißen bald das meer weiter hinauszurücken bald den schwierigkeiten des geländes zum trotze wasser herbeizuleiten und mit der zeit die uns die natur hinzubringen gibt schlecht hauszuhalten das eine mal geizen wir mit ihr das andere mal verschwenden wir sie das eine mal wenden wir sie so an daß wir wohl rechenschaft davon geben könnten das andere mal so daß wir nichts mehr davon haben es kann daher nichts schändlicheres geben als wenn ein hochbetagter greis keinen andern beweis hat wodurch er zeige daß er lange gelebt habe als die zahl der jahre mir mein teuerster serenus will es vorkommen als ob athenodorus gar zu viel den umständen nachgegeben und sich gar zu schnell zurückgezogen habe ich will zwar nicht leugnen daß man zuweilen nachgeben müsse aber allmählig den schritt zurückziehend und die fahnen nicht vergebend noch die kriegsehre man ist dem feinde gegenüber ehrwürdiger und sicherer wenn man mit den waffen in der hand zum unterhandeln kommt so meine ich müsse es das verdienst machen und wer danach strebt wenn das schicksal die übermacht zeigt und die gelegenheit zu wirken abschneidet so muß man nicht alsbald sich wegwenden und wehrlos die flucht ergreifen einen schlupfwinkel suchend als ob es einen ort gäbe wohin das schicksal nicht nachfolgen könnte sondern man muß karger tun sich in geschäfte einzulassen und mit auswahl da oder dort sich in etwas legen wobei man dem staate nützlich sein könnte will's einem nicht gelingen kriegsdienste zu tun so sehe er sich nach ehrenämtern um soll er ohne öffentliche stelle leben so mache er den redner darf er nicht reden so stehe er ein stummer anwalt seinen mitbürgern bei ist's gar schon gefährlich für ihn aufs forum zu treten so handle er in häusern in theatern bei gastmahlen als redlicher genosse als treuer freund als vernünftiger gast hat er die wirksamkeit des bürgers verloren so übe er die des menschen darum haben wir in großartiger gesinnung uns nicht in den mauern einer einzigen stadt eingeschlossen sondern zum verkehre mit der ganzen welt ausgedehnt und haben uns als weltbürger erklärt um für das verdienst einen weitern spielraum zu gewinnen ist dir das tribunal verschlossen und darfst du dich den schiffsschnäbeln oder den komitien nicht nahen schaue hinter dich wie mächtig weite gegenden sich dir auftun wie zahlreiche völkerschaften es wird dir in keinem fall ein so großer teil derselben verbaut sein daß dir nicht ein noch größerer übrig bliebe doch habe acht daß nicht dich selbst die ganze schuld treffe du willst vielleicht nicht anders denn als konsul oder als prytane oder als zerryer oder als sufes dem staate dienen das ist gerade wie wenn du nur als feldherr oder tribun kriegsdienste tun wolltest wenn auch andere im vordergliede stehen und das los dich in das dritte glied gestellt hat so diene da mit deinem worte mit deiner aufmunterung mit deinem beispiele deinem mut auch nachdem ihm die hände abgehauen waren hat jener krieger ein mittel gefunden seiner partei dienste zu leisten auch wenn einer nur steht kann er schon durch sein rufen etwas helfen so ungefähr betrachte es wenn dich das schicksal nicht auf die ersten stellen im staate erhebt bleibst du nur so mag wohl auch dein schreien manches fruchten und wenn man dir sogar den mund stopft bleibe dennoch auch wenn du stille sein mußt hilfst du vielleicht doch etwas in keinem falle ist der dienst eines patriotischen bürgers fruchtlos durch sein hören sein sehen seine miene seinen wink durch sein wortloses beharren selbst durch seinen gang wirkt er gleichwie manches heilkraut ohne daß man es kostet oder berührt durch seinen geruch nützt so ergießet ein edler charakter seine segnungen auch aus der ferne und verborgenheit breite er sich nun aus und entwickle die ihm natürliche und gebührende wirksamkeit oder sei er in seinen maßregeln beschränkt daß er nicht mit vollen segeln fahren kann oder sei ihm tat und wort benommen. Er habe einen beengten oder einen weitern kreis, in jeder lage wirkt er segensreich. Wie? Meinst du nicht, daß auch das beispiel dessen nütze, der einer edeln ruhe genießt? Darum ist es wohl das beste, die geschäftstätigkeit mit ruhe abwechseln zu lassen, wenn die wirksamkeit durch zufällige hindernisse oder durch die verhältnisse des staates unterbrochen wird. Ist ja doch niemals alles so abgeschnitten, daß gar kein edles handeln mehr möglich wäre. Kannst du einen beklagenswertern staat finden als der der Athener war, da die 30 tyrannen an ihm zerrten? 1300 der trefflichsten bürger hatten sie gemordet, und damit hatte die grausamkeit nicht ein ende, sondern reizte sich selbst noch mehr an. Und in diesem staate, wo ein Areopagus war, das ehrwürdigste Gericht, wo ein Senat war und ein Volk dem Senate ähnlich, da versammelte sich jeglichen Tag jenes unheilvolle Henkerkollegium, und die unglückselige Kurie war nicht weit genug, die Tyrannen zu fassen. Konnte jener Staat in Ruhe leben, wenn er so viele Tyrannen in sich faßte, als diese Trabanten hielten? Auch nicht einmal eine Hoffnung, die Freiheit wieder zu erlangen, konnte den Gemütern dargeboten werden. Und es war keine Aussicht zu einer Abhülfe gegen solch eine Masse von Elend, denn woher sollten dem beklagenswerten Staate so viele Harmodius kommen? In dieses Staates Mitte lebte jedoch Sokrates und tröstete die trauernden Väter und ermunterte die so an der Republik Verzweifelten, und legte den Reichen, die für ihre Schätze zitterten, ans Herz, daß sie ihren gefährlichen Geiz zu spät bereuen, und leuchtete jedem, der ihm nachahmen wollte, als ein herrlich Muster vor, da er unter den 30 Herrschern ein freier Mann einherging. Diesen jedoch hat Athen selbst im Kerker getötet, und die Freiheit mochte nicht die Freiheit des Mannes ertragen, der der wohlgesicherten Tyrannenschar getrotzt hatte. Daraus magst du lernen, wie auch in einem bedrängten Zustande der Republik ein weiser Mann Gelegenheit habe, sich auszuzeichnen, während in einem blühenden, glücklichen Staate Geld und Kabale und tausend andere Verderbnisse ohne Waffen die Herrschaft führen. Darum, je nachdem sich der Staat darbietet, je nachdem die Umstände es gestatten, so haben wir uns einer volleren und beschränkteren Wirksamkeit hinzugeben, in jedem Falle uns in Bewegung zu erhalten und nimmermehr von Zaghaftigkeit gefesselt das Leben untätig hinzubringen. Ja, der nur ist mir ein Mann, der, wenn ihn von allen Seiten Gefahr bedreuet und Waffen und Ketten um ihn klirren, nicht scheitert mit seiner Tugend, noch sie dem Lichte entzieht. Denn das darf er nicht. erhalten will er sich, aber nicht verscharren. Curius Dentatus, meine ich, war es, der gesagt hat, er wolle lieber ein Toter sein, denn wie ein Toter leben. Das höchste unter allen Übeln ist, aus der Zahl der Lebenden auszutreten, bevor man stirbt. Aber wenn du in eine Periode des Staates gefallen bist, wo nichts zu machen ist, so kannst du freilich nichts anderes tun, als dass du dich mehr der Muße und den Wissenschaften hingibst und gerade wie bei einer gefahrvollen Schifffahrt zur Zeit dem Hafen zusteuerst, nicht wartend, bis dich die Umstände loslassen, sondern selbst dich davon losreißend. Ende von 3. Vier bis neun. Von der Gemütsruhe. Von Lucius Annaeus Seneca. Übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 4. Vor allem aber müssen wir in uns selbst hineinschauen, dann darauf, was es für Geschäfte sind, in die wir uns einlassen, endlich auf die, für welche und mit welchen wir zu wirken haben. Zuvörderst ist es nötig, den Maßstab an uns selbst zu legen, weil wir in der Regel mehr zu können glauben, als wir wirklich imstande sind. Der eine wirft sich in etwas hinein im Vertrauen auf seine Beredsamkeit, der andere mutet seinen Vermögensverhältnissen mehr zu, als sie aushalten können. Ein dritter richtet seinen schwachen Körper durch angestrengte Dienste zugrunde. Manche sind um ihrer Schüchternheit willen gar nicht geeignet zu bürgerlichen Geschäften, denn die erfordern eine feste Stirne. Andere taugen wegen ihrer Ungeschmeidigkeit nicht an den Hof. Manche haben den Zorn nicht in ihrer Gewalt, und sie reißt jeder Unwille zu unbesonnenen Worten hin. Manche wissen ihre muntere Laune nicht zu bewältigen und können gefährliche Spötteleien nicht lassen. Für diese alle ist Ruhe zweckmäßiger als ein Geschäftsleben. Eine heftige und ungeduldige Natur hat den Aufregungen einer schädlich werdenden Freiheit auszuweichen. 5. Ferner ist zu beurteilen, wie das sei, worauf man sich einlässt, und unsere Kräfte müssen wir mit den Gegenständen, an denen wir uns versuchen wollen, vergleichen. Es muss nämlich in dem Bewegenden immer mehr Kraft sein als in der Last. Notwendig muss man unterliegen, wenn die Last größer ist als der, so sie trägt. Überdies sind manche Geschäfte nicht sowohl groß als vielmehr so, dass sie wieder andere Geschäfte zur Folge haben und gar viel zu tun machen. Und dergleichen muss man vermeiden, woraus ein abermaliges und vielfältiges Geschäft hervorgehen wird. Auch muss man sich nicht an etwas machen, wovon man nicht frei wieder zurücktreten kann. Nur da muss man Hand anlegen, wo man zu Ende kommen oder ein Ende wenigstens hoffen kann. was sich während der arbeit weiter ausdehnt und nicht aufhört, wo es bestimmt war, das laß gehen. Besonders ist auch in hinsicht der personen eine auswahl zu treffen, ob sie es wert sind, daß wir an sie einen teil unsers lebens wenden, ob ihnen der verlust unserer zeit zugute kommt. Manche tun ja gar, als ob wir ihnen für unsere dienste verbunden sein mußten. Athenodorus sagt, er möge nicht einmal zur tafel gehen zu einem menschen, der ihm dafür keinen dank wissen werde. Du siehst wohl ein, daß er noch viel weniger zu solchen gegangen sein würde, welche ihren tisch so hoch anschlagen als einen freundesdienst und die trachten ihrer speisen als fürstliche Geschenke rechnen, als ob sie andere dadurch ehrten, daß sie die unmäßigen Gelage halten. Nimm ihnen Genossen und Zuschauer, und die Garküche wird keinen Reiz mehr für sie haben, wenn niemand davon erfährt. Zu erwägen ist auch, ob deine Natur geeigneter sei für ein Geschäftsleben oder für ruhiges Studium und Nachdenken. Und dahin musst du dich wenden, wohin dich das Maß deines Talents zieht. Isokrates führte den Ephorus mit Gewalt vom Forum weg, weil er dafür hielt, daß derselbe in der Geschichtschreibung mehr leisten werde. Es kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn dem Genie Zwang geschieht, und wo die Natur nicht will, ist die Arbeit umsonst. Nichts jedoch mag so sehr den Geist erquicken als treue und süße Freundschaft. Welch ein Glück, wenn dir ein Herz gewährt ist, in das du sicher jedes Geheimnis niederlegen kannst, dessen Mitwissen du weniger zu fürchten hast als dein eigenes, dessen Gespräch deinen Kummer lindert, dessen Ansicht dir mit Rat zur Hand ist, dessen Heiterkeit deine Traurigkeit vertreibt, dessen Anblick dir schon Freude ist. Dabei müssen wir, so viel es angeht, darauf sehen, daß wir solche wählen, die von Leidenschaften frei sind. Denn die Laster schleichen und springen auf den nächsten Besten über und schaden schon durch Berührung. Wie man daher bei der Pest sorgsam sein muß, daß man nicht zu schon angesteckten und von der Krankheit entzündeten Körpern sich hinsetze, weil man da Gefahr laufen und schon durch den Anhauch in Not kommen könnte, so müssen wir bei der Wahl des Charakters der Freunde darauf sehen, daß wir uns solche nehmen, die so wenig als möglich vom Verderben berührt sind. Das ist der Anfang der Krankheit, wenn sich das Gesunde mit dem Krankhaften vermischt. Doch ist es nicht gemeint, als ob ich dir zur Regel machte, du sollest keinem als einem Weisen nachgehen oder dich zugesellen, denn wo wirst du den finden, den man schon so viele Jahrhunderte sucht? Für den Besten muß der gelten, der am wenigsten schlimm ist. du wärst wohl kaum im stande glücklich zu wählen wenn du unter lauter platonen und xenofonten und jenem nachwuchs sokratischer zucht die guten auswählen dürftest oder wenn dir catos zeitalter preisgegeben würde welches so viele erzeugte die da wert waren zu catos zeiten zu leben aber auch viele heillosere gesellen als jemals lebten die vollbringer der größten schandtaten war ja doch beider klasse nötig wenn cato sollte gewürdiget werden er mußte eben sowohl treffliche männer haben die ihn verstanden als schlechte an denen er seine kraft erprobte nun aber bei einer solchen minderzahl der guten möchte die wahl minder bedenklich sein hauptsächlich jedoch wären die finstern zu meiden und die über alles seufzen, die alles zur Klage stempeln. Mag einer auch unstreitig treugesinnt und wohlwollend sein, er ist doch ein Gefährte, der unserer Ruhe Feind ist, wenn er in ewigem Unfrieden alles beseufzt. Acht. Gehen wir zu den Vermögensverhältnissen über der reichsten Quelle irdischer Mühsal. Vergleicht man alles andere, was uns Qual macht, Todesfälle, Krankheiten, Besorgnisse, Wünsche, Schmerzens- und Arbeitslasten mit dem Übel, was unser Geld uns verursacht, so wird auf dieser Seite die Waagschale hoch steigen. Darum muss man bedenken, wie viel geringer die Unannehmlichkeit ist, nicht zu haben, als zu verlieren. So werden wir einsehen, bei der Armut sei um so viel weniger Anlass zu Verdruß, als weniger Anlass zum Verluste da ist. Denn du bist im Irrtum, wenn du meinst, die Reichen ertragen Verluste mit mehr Mut. Die größten und die kleinsten Körper haben gleich viel Empfindlichkeit für Verwundung. Gar schön, sagt Bion, es sei den Kahlköpfigen und den Wohlbehaarten gleich schmerzlich, wenn ihnen Haare ausgerissen werden. Das Nämliche gilt von Armen und Reichen, es tut ihnen gleich weh. Den einen wie den andern liegt ihr Geld am Herzen, und kann nicht ohne Empfindlichkeit von ihnen losgerissen werden. Erträglicher jedoch und leichter ist es, wie ich vorhin sagte, etwas gar nicht bekommen, als es verlieren. Und du wirst deshalb diejenigen vergnügter sehen, auf die das Glück niemals Rücksicht genommen, als die, so es verlassen hat. Das hat Diogenes eingesehen, dieser gewaltige Geist, und hat dafür gesorgt, daß ihm nichts entrissen werden konnte. Du magst dies Armut, Mangel, Dürftigkeit nennen, und was du sonst dem sichern Stand für schmähende Namen beilegen willst. Aber dann will ich glauben, daß jener Mann nicht glücklich war, wenn du mir einen andern aufweisest, dem nichts verloren gehen kann. Entweder ich irre, oder es ist ein Königreich unter geizigen Betrügern, Räubern und Banditen, halten der einzige zu sein, dem nicht zu schaden ist. Wenn einer daran zweifelt, daß Diogenes glücklich gewesen, der kann auch wegen des Zustands der unsterblichen Götter Bedenken tragen, ob sie nicht etwa unglücklich leben, weil sie keine Landgüter und Gärten haben, noch Ländereien durch fremde Pflanzer kostbar, noch mächtigen Wucherzins auf dem Forum. Schämst du dich nicht, wer du auch bist, der du Reichtümer anstaunest? Ei, blicke doch in die Weltsysteme hinein, entblößt wirst du die Götter sehen, die alles geben, nichts haben. Sollst du wohl den arm nennen oder unsterblichen Göttern ähnlich, der sich aller zufälligen Dinge begibt? Hältst du den Pompeianer Demetrius für glücklicher, der sich nicht schämte, reicher zu sein als Pompeius? Täglich zählte der die Menge seiner Sklaven wie Pompeius seine Soldaten, und es hätte ihm Reichtum genug sein sollen, wenn er zwei Sklaven hatte, die seine Dienste versahen, und eine geräumigere Zelle. Dem Diogenes aber entfloh sein einziger Sklave, und er hielt es nicht für der Mühe wert, denselben wiederzuholen, da man ihm ihn zeigte. Es wäre eine Schande, sagte er, wenn Manes ohne Diogenes leben könnte, Diogenes aber nicht ohne Manes. Er wollte damit wohl sagen, tue, o Schicksal, was du nicht lassen kannst, bei Diogenes hast du weiter nichts zu suchen. Es ist mir ein Sklave entlaufen? Nein. Er hat als ein Freier mein Haus verlassen. Die Sklaven wollen Kleidung haben und Unterhalt. Man hat für so viele Bäuche der gefräßigen Bestien zu sorgen, man muß ihnen Kleider kaufen und auf ihre diebischen Hände Acht haben, und wenn sie ihre Dienste tun, ihr Geheul und ihre Verwünschungen anhören. Wie viel glücklicher ist der, welcher nie einem etwas zu verdanken hat, als dem, dem er's am leichtesten versagen kann, sich selbst. Doch solche Stärke ist nicht jedermanns Sache, dennoch aber sollten wir unser Vermögen wenigstens beschränken, damit wir den Schlägen des Geschicks weniger ausgesetzt wären. Kleingewachsene Körper, die sich in die Rüstung einschnüren lassen, sind tauglicher als solche, die darüber hinausgehen und die ihre Größe von allen Seiten der Verwunderung bloßstellt. Das beste Vermögensverhältnis ist das, wenn es nicht bis zur Armut herabgeht und doch auch nicht weit von Armut entfernt ist. 9. Es wird uns aber dieses Maß zusagen, wenn wir erst an der Sparsamkeit Gefallen gefunden, ohne die auch alle Reichtümer nicht hinreichen und in keinem Falle groß genug sein können, besonders da man sich so leicht helfen kann und die Armut sich in Reichtum verwandelt, wenn man die Genügsamkeit zu Hülfe ruft. Gewöhnen wir uns, allem Prangen zu entsagen und mehr auf den Nutzen der Dinge als auf Zieraten zu achten. die speise werde herr über den hunger, der trank über den durst, der sinnenlust lasse man den lauf, so weit es sein muß. Lernen wir unsere glieder kräftig anstrengen, unsere lebensweise in kleidung und nahrung nicht nach den beispielen der mode einrichten, sondern wie es die sitten der alten raten. Lernen wir enthaltsamkeit steigern, genußsucht beschränken, die kehle beherrschen, zornsucht sänftigen, armut mit gleichgültigem blicke betrachten, eingezogenheit ehren, wenn wir uns auch schämen, für die natürlichen bedürfnisse leicht anzuschaffende mittel anzuwenden. Lernen wir ungezügelte hoffnungen und das in die zukunft hinaus strebende gemüt gleichsam in fesseln zu halten und es dahin zu bringen, daß wir den reichtum mehr von uns selbst als vom glücke wollen. Es kann, behaupte ich, der mächtige wechsel und die gewaltige ungunst der schicksale nicht so abgewehrt werden, daß nicht, wenn wir die großen segel ausspannen, gewaltige stürme darein blasen. Man muß einziehen, damit die pfeile des geschicks unwirksam dahinfliegen. So haben manchmal verbannungen und unglücksfälle zur rettung gedient, und es sind wohl manchmal durch kleinere widerwärtigkeiten schwerere geheilt worden, wenn die seele sich von gutem rate hinweggewendet und sanftere mittel nicht helfen wollten. Warum sollte es denn nicht heilsam sein, wenn auch armut und schmach und sinken des wohlstandes als mittel angewendet wird und man dem übel ein übel entgegenstellt? Gewöhnen wir uns also, daß wir unser mahl halten können ohne große gesellschaft, daß wir uns bedienen lassen von wenigern sklaven, daß wir uns kleider anschaffen zu dem zwecke, für den sie erfunden wurden, daß wir in der wohnung uns beschränken. Nicht nur im Lauf und Wettrennen des Zirkus, sondern auch auf dieser Lebensbahn muß man einwärts zu lenken wissen. Auch in den wissenschaftlichen Bestrebungen, für die der Aufwand doch noch der edelste ist, treffe ich nur dann das Rechte, wenn ich Maß halte. Wozu denn eine Unzahl von Büchern und Bibliotheken, wo der Besitzer sein ganzes Leben lang kaum die Verzeichnisse zu lesen durchbringt? Es ist dem Lernenden die Masse lästig, nicht unterrichtend, und es ist weit besser, wenn du dich wenigen Schriftstellern widmest, als wenn du bei vielen umherschweifst. Viermalhunderttausend Bücher sind zu Alexandria verbrannt. Mögen andere darin das schönste Denkmal königlichen Reichtums preisen, wie Livius, welcher sagt, es sei dies ein herrliches Werk des Geschmacks und des wissenschaftlichen Sinnes der Könige gewesen. Es war nicht Geschmack und wissenschaftlicher Sinn, gelehrter Luxus war's, ja nicht einmal gelehrt, weil sie nicht der Wissenschaft zulieb, sondern zur Schaustellung gesammelt hatten, so wie manche, die nicht einmal so viel Wissenschaft haben als ein Sklave, die bücher nicht als mittel der studien sondern als zieraten ihrer speisesäle behandeln schaffe man sich also bücher an so viel als genug ist nicht um einen großen haufen zu haben vernünftiger ist's doch entgegnest du ich mache den aufwand für bücher als auf korinthische vasen und gemälde was zu viel ist ist überall etwas verkehrtes was ist denn zu entschuldigen an einem menschen der auf einen schrank von zedernholz und elfenbein versessen ist der die bände unbekannter und verrufener schriftsteller zusammensucht und zwischen so vielen tausend büchern gähnt und sein größtes wohlgefallen an bücherschilden und büchertiteln hat so kannst du denn gerade bei dem größten müßiggänger alle möglichen rednerischen und geschichtlichen werke finden und bücherschränke bis ans dach hinauf aufgetürmt denn bereits findet man in badehäusern und thermen eine schmucke bibliothek als eine unentbehrliche zierde des hauses ich wollt es ja gelten lassen wenn es von übertriebener liebe zu den wissenschaften käme aber es werden jene ausgesuchten werke der ehrwürdigsten geister mit ihren bildnissen geziert nur zum schein und zum schmucke der wände aufgestellt Ende von 9. 10 und 11 von der gemütsruhe von lucius annaeus seneca übersetzt von j moser diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz 10. Ich setze nun aber den Fall, du seiest in eine mißliche Lage geraten, und es habe dir, ohne dass du es wußtest, das Schicksal in öffentlichen oder häuslichen Angelegenheiten eine Schlinge gelegt, die du weder lösen noch zerreißen kannst. Bedenke, daß Gefesselten ihre Lasten und die Hemmketten ihrer Füße anfangs freilich beschwerlich sind, später aber, wenn sie sich vorgesetzt haben, sich darein zu fügen, statt darüber zu fluchen, lehrt sie die Not, die Bande mit Kraft, die Gewohnheit, sie mit Leichtigkeit zu ertragen. Bei jeder Lebensweise wirst du Ergötzlichkeiten, Erholungen und Vergnügungen finden. Es wäre denn, daß du dein Leben lieber für geplagt halten, als beneidenswert machen wolltest. In keiner Hinsicht hat sich die Natur um uns mehr verdient gemacht, als daß sie, wohl wissend, zu welcher Mühsal wir geboren würden, als Linderungsmittel unserer Unfälle die Gewohnheit erfunden hat, wodurch sie das Schwerste uns bald so ganz vertraut macht. Es würde es niemand aushalten, wenn auch die Fortdauer des Unglücks dieselbe Kraft hätte wie der erste Anfall. Wir sind alle mit dem Geschick zusammengekoppelt, die einen an goldener und weiter, die andern an kurzer und rostiger Kette. Allein, was liegt daran? Alle sind auf gleiche Weise bewacht und umringt, und angebunden sind auch die, so andere angebunden haben. und warum solltest du die kette an der linken für leichter halten? Den einen fesseln ehrenstellen, den andern schätze. Manche drückt die vornehme geburt, manche die niedrigkeit, manchen hängt fremde herrschaft über dem haupt, manchen die eigene. Manche hält Verbannung immer am nämlichen Ort, manche eine Priesterpflicht. Das ganze Leben ist ein Sklavenstand. Darum gewöhnen muss man sich an seine Lage und so wenig als möglich darüber klagen. Was sie aber Annehmliches an sich hat, ergreifen. Nichts ist so bitter, wobei nicht ein gelassenes Gemüt Trost fände. Ein gar beschränkter Bezirk hat wohl manchmal durch des Austeilers Geschicklichkeit Platz für viele gewährt und die Einteilung einen Fußbreit Raum zum Anbau geschickt gemacht. Halte Rechnung mit den Schwierigkeiten, es kann das Harte erweicht, das Enge erweitert werden, und das Schwere drückt minder, wenn man es handsam zu fassen weiß. Zudem muß man den Begierden nicht ein weites Feld eröffnen, sondern sie nur in die Nähe heraustreten lassen. Ganz einschließen lassen sie sich ja doch nicht. Lassen wir gehen, was entweder unmöglich oder schwierig auszuführen ist, und halten wir uns an das nahe Gelegene und unsere Hoffnung sich anbietende. Aber vergessen wir nicht, daß alles gleich wertlos ist, von außen verschiedene Gestalten zeigend, von innen gleich nichtig. Auch wollen wir ja die höher stehenden nicht beneiden. Was sich erhaben darbietet, ist schroff. Jene dagegen, welche ein nicht wohlmeinendes Geschick aufs Schlüpfrige gestellt hat, werden sicherer sein, wenn sie einer Lage, in welcher Hochmut natürlich ist, das stolzmachende Wesen abnehmen und ihr Schicksal so viel möglich aufs Ebene herabheben. Es gibt zwar so manche, die notwendig auf der ihnen angewiesenen Höhe sich halten müssen, von der sie nicht, ohne dass sie stürzen, herabkommen können. Aber sie können's bezeugen, eben das sei ihre größte Last, dass sie andern, eine Last zu sein, gezwungen seien. Und sie schweben nicht frei, sondern seien in die Höhe gebannt. Mögen sie durch Gerechtigkeit, durch Milde, durch humane Gesetzgebung, durch Wohltätigkeit sich gehörig decken für ein glückliches Herabkommen, auf welches vertrauend sie in ihrer schwankenden Lage doch sorgloser sein können. Nichts jedoch wird sie in dem Maße von diesem Wogenspiel ihrer Seele retten, als wenn sie stets ihrem Steigen irgendein Ziel festsetzen und es nicht der Willkür des Schicksals überlassen, wo es mit ihnen enden wolle, sondern sie sollen sich selbst mahnen, noch weit vor dem Äußersten einen Punkt des Stillstands zu nehmen. So dürfen wohl auch hier und da Begierden den Mut schärfen, aber sie müssen eine Grenze haben und ihn nicht ins Maß und Ziellose treiben. 11. diese meine vorstellungen ergehen an solche die es noch nicht weit gebracht haben an menschen von beschränkter geistesbildung und geisteskraft nicht an den weisen der braucht nicht ängstlich schritt vor schritt zu wandeln er hat schon so viel selbstvertrauen daß er kein bedenken trägt dem schicksal entgegenzutreten und ihm nie das feld räumen wird es gibt keine seite von der er es fürchtete weil er nicht nur sklaven und besitztümer und ehrenstellen sondern auch seinen körper und seine augen und seine hand und was das leben wünschenswert machen mag und sich selbst unter die dinge zählt auf die man nicht rechnen darf und also lebt als ob er sich selbst nur geliehen wäre und sich ohne murren hergeben müsse wenn man ihn zurückfordere und er schlägt sich deswegen nicht gering an weil er weiß daß er nicht sich selbst gehöre sondern er wird alles mit solcher sorgfalt und umsicht tun wie ein gewissenhafter und achtungswerter mann acht zu haben pflegt auf das was seiner treue anvertrauet ward wenn er sich aber wird zurückgeben müssen so wird er nicht klage erheben gegen das schicksal sondern sprechen habe dank für das was ich besaß und hatte um schweren pacht zwar hab ich dein gut benützt doch weil du's haben willst so tret ich's dankbar ab und willig solltest du wollen daß ich noch etwas von dir habe so will ich's auch jetzt noch bewahren beliebt dir's anders so gebe ich das verarbeitete und geprägte silber haus und gesinde heim und setze dich wieder in dein eigentum fordert uns die natur um das an was sie uns zuerst da geliehen so werden wir auch zu dieser sprechen nimm hin den geist edler als du ihn gegeben hast ich zaudre nicht ich entziehe mich nicht ich war schon darauf gefaßt da hast du mit meinem willen was du mir gabst ohne daß ich's merkte nimm es hin zurückkehren woher man gekommen was ist denn daran schweres der lebt gewiß schlecht der nicht gut zu sterben weiß vor allem muß man daher diese sache nicht so hoch anschlagen und das leben unter die sklavendienste rechnen die gladiatoren sagt cicero sind uns verhaßt wenn sie auf alle art ihr leben zu erhalten suchen dann sind wir ihnen gut wenn sie verachtung desselben beweisen so wisse ist es auch mit uns zaghaft sterben ist ja oft ursache des todes jenes schicksal das sich ein schauspiel bereitet spricht wozu soll ich dich aufbewahren du feiges zages geschöpf du wirst um so mehr mit wunden bedeckt werden weil du deinen hals nicht darzubieten fähig bist du dagegen wirst nicht nur länger leben sondern auch leichter sterben der du das schwert nicht mit zuckendem nacken nicht mit abwehrenden händen sondern voll mut auffängst wer den tod fürchtet wird nie etwas für ein menschenleben tun wer aber nicht vergißt es sei ihm sogleich bei seinem werden also bestimmt gewesen der wird nach dieser norm leben und zugleich mit derselben geistesstärke es dahin bringen daß ihm nichts von dem was kommt unerwartet ist denn eben dadurch daß er auf alles was kommen kann als werde es wirklich kommen hinsieht wird er den anfall jegliches übels schwächen dieselben welche vorbereiteten und gefaßten nichts neues bringen erscheinen den sichern und nur an glück denkenden als unwillkommene boten krankheit gefangenschaft einsturz brand nichts von dem allen kommt so daß man nichts davon ahnen konnte ich wußt es schon in was für eine sturmbewegte hütte mich die natur eingeschlossen ist doch schon so oft in meiner nähe ein jammergeschrei aufgegangen so oft schon ist an meiner schwelle vorüber die fackel und die wachskerze jungen leichen vorangeschritten hat doch schon manchmal das krachen eines einstürzenden gebäudes seinen tiefen donner hören lassen viele von denen die das forum die kurie der gesellige umgang mir eng verbunden hatte raffte die nacht hinweg und trennte die zum freundesbund verschlungenen hände nach der vereinigung darf ich mich wundern wenn hie und da gefahren zu mir treten die mich von jeher umschwebten es ist eine große zahl menschen die wenn sie zu schiffe gehen an den sturm nicht denken wenn die sache richtig ist so lasse ich mir immer auch den schlimmen gewährsmann gefallen publius nämlich ein mann der manches tragische und komische genie hinter sich zurückläßt wo er seine mimischen tollheiten und seine auf die letzten plätze der zuschauer berechneten ausdrücke wegläßt sagt unter vielem andern was für die tragödie nicht nur für das mimenspiel gehaltreich genug wäre auch folgendes was einen treffen kann kann jeden treffen. Wenn einer das ins Mark des Herzens nimmt, so wird er wohl auch alles übel, so die andern trifft und dessen täglich eine ungeheure Menge vorfällt, also ansehen, als ob es einen freien Pass zu ihm habe. Er wird sich viel eher waffnen, als es auf ihn abgesehen ist. Es ist zu spät, wenn das Gemüt zum Bestehen der Gefahr erst nach der Gefahr gerüstet wird. Das habe ich nicht gemeint, daß dies geschehe, daß es so kommen würde, nein, das hätt ich nie geglaubt. Warum aber nicht? Wo ist der Reichtum, dem nicht Armut und Hunger und der Bettelstab auf der Ferse folgen könnte? Wo ist das Ehrenamt, da der Purpur und Augurschmuck und des Patriciers goldenes Ehrengehänge nicht auch von schmutziger Entehrung und von Verbannung und Brandmarkung und tausenderlei Schmach und äußerster Verachtung begleitet sein könnte? wo ist die königsherrschaft für die kein sturz keine zertrümmerung kein tyrann und henker bereit stünde und die zwischenräume sind da nicht groß die dies und jenes trennen eine flüchtige stunde liegt zwischen dem königsthron und dem umfassen der kniee des fremden herrschers darum halt es im herzen daß jeder zustand wandelbar ist und was irgend einem zustößt auch dich treffen kann du bist begütert doch nicht etwa reicher als pompejus als diesem gaius caligula ein alter verwandter und neuer gastfreund sein haus geöffnet um dem des pompejus ein ende zu machen da hatte dieser nicht einmal brot und wasser so viele flüsse waren sein gewesen die in seinem eigentum ihre quelle und ihre mündung hatten und er bettelte um ein paar tropfen wassers hunger und durst tötete ihn in dem palast des verwandten während ihm dem hungernden der erbe ein öffentlich leichenbegängnis ausmacht du hast die höchsten ehrenstellen bekleidet doch nicht etwa so große oder so unverhoffte oder so ausgebreitete wie Sejanus. An dem Tage, da ihn der Senat noch begleitet hatte, riss ihn das Volk in Stücke. Von dem Mann, auf den Götter und Menschen gehäuft hatten, was zusammengebracht werden konnte, blieb nicht so viel übrig, daß der Scharfrichter etwas an ihm zu tun gehabt hätte. Du bist König? Ich will dich nicht zu Krösus hinführen, der auf seinen Scheiterhaufen zwar steigen mußte, aber ihn auch auslöschen sah, auf daß er nicht nur sein Königtum, sondern sogar seinen Tod überlebte, nicht zu Jugurtha, der dem römischen Volk in demselben Jahre, da es ihn gefürchtet, ein Schauspiel wurde. Den afrikanischen König Ptolemäus, den armenischen Mithridates, haben wir unter des Gaius Wachen gesehen. Der eine ward ins Exil verwiesen, der andere wünschte wohl, unter besserem Schutze entlassen zu werden. Bei solcher Ebb und Flut der Geschicke gibst du, wenn du nicht alles, was geschehen kann, als dereinst wirklich eintretend annimmst, dem Unglück eine Gewalt über dich, die derjenige bricht, der vorausblickt. Was nun weiter zu beobachten sein möchte, wird das sein, daß wir nach etwas trachten, was wir entweder nicht erlangen können oder was uns, so wir's erlangt haben, die Eitelkeit unsers begehrlichen Wesens zu spät nach vieler Scham vor den Blick stellt. Ich meine, daß nicht die umsonst übernommene Mühe ohne Erfolg sei, oder der Erfolg der Mühe nicht wert. Denn meist wohl folgt Unzufriedenheit daraus, wenn es nicht gelingt, oder wenn man sich des Gelungenen schämt. Ende von 11. Zwölf bis 14 Von der Gemütsruhe von Lucius Annaeus Seneca übersetzt von J. Moser Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. 12. Abbruch muß man auch dem Rennen und Jagen tun, was einem großen Teil der Menschen eigen ist, die in Häusern und Theatern und auf Marktplätzen herumschweifen. Sie bieten sich zu Geschäften für andere an, und es ist immer, als wollten sie tätig sein. Wenn du einen solchen bei seinem Ausgehen aus dem Hause fragst, wo willst du hin, was hast du vor, so wird er dir antworten: Wahrhaftig, ich weiß es selbst nicht, aber ich werde diesen oder jenen sehen, ich werde dieses oder jenes ausrichten. Ohne Zweck und Ziel treiben sie sich umher und suchen etwas zu tun. Sie tun aber nicht etwas, das sie sich vorgesetzt, sondern was ihnen eben in den Wurf kommt. Planlos und ohne Zweck ist ihr Laufen, wie Ameisen im Gebüsch umherkriechen und auf die höchsten Spitzen und wieder in die Tiefe sich machen, ohne etwas zu gewinnen. So ist das Leben gar mancher Menschen, und man könnte es wohl mit Recht eine rastlose Untätigkeit nennen. Mit manchen, die wie zu einer Feuersbrunst rennen, hat man ordentlich Mitleiden, so schießen sie auf die Begegnenden hinauf und stürzen sich und andere nieder. Und was ist's? Sie laufen, um einen zu begrüßen, der ihre Höflichkeit nicht einmal erwidert, oder um die Leiche eines Menschen zu begleiten, den niemand kannte, oder dem Prozess eines Mannes beizuwohnen, der alle Tage vor Gericht steht, oder dem Verlöbnis einer Person, die sich nicht nur einmal verlobt, und gehen einer Sänfte nach, die sie hie und da wohl selbst tragen. Wenn sie dann in unnötiger Ermüdung nach Hause kommen, so schwören sie, sie wissen selbst nicht, warum sie den Ausgang gemacht, wo sie gewesen. Aber am andern Tag können wir sie dieselben Ausflüge wieder machen sehen. Darum, alle Arbeit muß irgendeinen Zweck, irgendeine Absicht haben. Es ist nicht Liebe zur Tätigkeit, es sind falsche Ansichten und Vorspiegelungen, was sie in Unruhe und Unverstand umhertreibt, denn auch sie rühren sich nicht, ohne daß sie irgendeinen Erfolg wollen, aber es treibt sie irgendein Scheinbild, dessen Nichtigkeit die befangene Seele nicht ahnet. So führen geringfügige und nichtige Ursachen jeden, der nur ausgeht, um den Volkshaufen größer zu machen, in der Stadt umher, und ohne daß er etwas zu schaffen hat, läßt ihm das anbrechende Morgenlicht keine Ruhe zu Hause, und wenn er an vielen Türen vergeblich gepocht und den Türhütern seinen Gruß gebracht, trifft er, obwohl vielfältig abgewiesen, doch niemand schwerer zu Hause als sich selbst. Mit dieser Verkehrtheit hängt jenes abscheuliche Übel zusammen, die Ohrenbläserei, jenes Auflauern auf stadtkundige und geheime Dinge und jenes Wissen von vielen Sachen, die man nicht ohne Gefahr erzählt, ja, nicht ohne Gefahr hört. Davon scheint mir Demokritus ausgegangen zu sein, wenn er also anfängt. Wer ruhig leben will, der lasse sich nicht in vieles ein, weder für einzelne noch fürs ganze. Er will dies nämlich von dem, was unnötig ist, verstanden wissen. Denn wenn es etwas Nötiges ist, so muß man fürs Besondere und fürs Öffentliche nicht nur in vieles, sondern in unzähliges sich einlassen. Wo aber keine heilige Pflicht ruft, da halte man mit der Wirksamkeit zurück. 13. Wer sich in vieles einlässt, der gibt sich dem Schicksal oft preis. Es ist aber das Sicherste, mit demselben wenig zu tun zu haben, übrigens das Verhältnis zu ihm nicht zu vergessen und sich von seiner Zuverlässigkeit nichts zu versprechen. Ich werde zur See gehen. Es müsste denn nur etwas vorfallen. Ich werde Prätor werden. Es müsste denn nur ein Hindernis eintreten. Die Unternehmung wird mir wohl gelingen. Es müsste denn nur etwas dazwischen kommen. Das ist's eben, warum wir behaupten, es komme dem Weisen nichts unvermutet. Wir nehmen ihn nicht von menschlichen Zufällen aus, aber er verrechnet sich nicht, und nicht, daß ihm alles nach Wunsch ginge, aber er dachte sich's schon so. Vor allem ist ihm beigefallen, es könne seinen Planen etwas in den Weg treten. Notwendig aber trifft der Schmerz über einen vereitelten Wunsch das Gemüt minder schwer, wenn du jenem nicht auf jeden Fall das Gelingen zugesagt hast. 14. Wir müssen uns aber auch von der Seite nachgiebig beweisen, dass wir an dem, was wir uns einmal vorgesetzt haben, nicht allzu sehr hängen. Fügen wir uns in die Lage, in die uns das Geschick versetzt hat. Lassen wir uns nicht grauen vor jeder Veränderung unserer Plane und unserer Lage, nur dass wir nicht in Wankelmut verfallen, einen Fehler, welcher der Ruhe gar nicht günstig ist. Freilich muß auch der Eigensinn etwas Beunruhigendes und Unheilvolles sein, denn leicht trotzt ihm eben doch das Schicksal etwas ab. Auf der andern Seite aber ist noch viel drückender die Unbeständigkeit, die nirgends einen festen Punkt hat. Der Gemütsruhe ist beides hinderlich, sowohl wenn man nichts ändern kann, als wenn man sich in nichts fügt. In jedem Fall muß aber die Seele, von allem Äußerlichen absehend, in sich selbst einkehren, sich selbst vertrauen, in sich selbst Freude finden, ihre eigenen Güter achten, sich so viel möglich vom Fremdartigen zurückziehen, sich an sich selbst halten, Verluste sich nicht so tief eingehen lassen und auch an den Widerwärtigkeiten die beste Seite aufsuchen. Unser Zeno, als er die Nachricht von einem Schiffbruch erhielt, durch den all seine Habe im Meer versunken sei, äußerte: »Es will das Schicksal, daß ich ungehinderter philosophiere.« Dem Philosophen Theodorus drohte der Tyrann Lysimachus den Tod, und zwar ohne Begräbnis. Da sprach er: »Es ist dir gewährt, worin du dir gefällst. dieses paar unzen blut steht dir zu diensten. Was nun aber das Begräbnis anbelangt, o, wie bist du doch so schwach, wenn du meinst, es liege etwas daran, ob ich auf der Oberfläche der Erde oder in ihrem Schoße verwese. Nachdem Canus Julius, ein vorzüglich großer Mann, dessen Bewunderung selbst dadurch nicht geschwächt wird, daß er in unserm Jahrhunderte geboren ist, mit Gaius Caligula lange Worte gewechselt und dieser Phalaris zu dem Weggehenden gesagt hatte, schmeichle dir nicht etwa mit törichter Hoffnung, den Befehl zu deiner Hinrichtung habe ich schon gegeben, gab Canus die Antwort, ich danke, gnädigster Fürst. Was er dabei gedacht hat, mag ich kaum entscheiden, ich kann mir gar manches denken. Wollte er vielleicht dem Fürsten eine Schmach antun und ihn merken lassen, wie grausam seine Regierung sei, unter welcher der Tod eine Wohltat war? Oder war es ein Seitenhieb auf den Unsinn des Zeitalters, denn es dankten auch die, deren Kinder getötet und deren Güter weggenommen worden. Oder hat er's als Befreiung mit Freuden hingenommen? Sei's, wie es will, die Antwort war hochherzig. Man wird vielleicht erwidern, auf das hin konnte Gaius erst den Befehl geben, daß jener am Leben bleiben solle. Die Sorge hatte Canus nicht. Es war bekannt, wie Gaius mit solchen Befehlen Wort hielt. Kannst du's nicht glauben, daß jener die 10 Tage bis zur Hinrichtung ohne allen Kummer hingebracht habe? Ist's unwahrscheinlich, was dieser Mann gesprochen und getan haben und wie ruhig er geblieben sein soll? Er spielte Brett, als der Centurio, der den Zug der Verurteilten schleppte, auch ihn aufforderte, sich aufzumachen. Bei diesem Rufe zählte er die Steinchen und sagte zu seinem Spielgegner, »Nimm dich in Acht, daß du nicht nach meinem Tode lügest, du habest gewonnen.« Darauf dem Hauptmann zuwinkend, sprach er, »Du bist Zeuge, daß ich um eines voraus bin.« War's dem Canus bei jenem Brett wohl ums Spiel zu tun? Ein Hohn war's. Traurig waren die Freunde, da sie einen solchen Mann verlieren sollten. Was seid ihr, sprach er, bekümmert? Ihr forschet, ob die Seelen unsterblich seien. Ich werde es wohl bald wissen. So hörte er denn selbst in seinem Ende nicht auf, nach Wahrheit zu forschen und seinen eigenen Tod in Untersuchung zu nehmen. Es begleitete ihn sein Philosoph, und schon war der Hügel nicht ferne, da man unserer Gottheit, dem Kaiser, das tägliche Opfer brachte. Was denkst du jetzt, mein Canus, sprach er, oder worauf richtet sich dein Sinnen? Ich habe mir vorgenommen, erwiderte Canus, in jenem schnellsten aller Augenblicke zu beobachten, ob die Seele merken wird, daß sie scheide. Und er versprach, wenn er darüber etwas wüßte, so wolle er bei seinen Freunden herumgehen und kunde bringen, was es mit dem Zustande der Seelen sei. Schau, welche Ruhe mitten im Sturm! Siehe, ein Geist der Unsterblichkeit wert, der seinen Tod zur Feststellung der Wahrheit anwenden will, der im Begriff, jenen letzten Schritt zu tun, der scheidenden Seele Fragen aufgibt und nicht nur bis zum Tod, sondern vom Tode selbst noch etwas lernt. Weiter hinaus hat kein Mensch philosophiert. Aber nicht eilig soll der große Mann, den man wohl mit Bedacht so nennen muß, entlassen sein. Wir übergeben dich der Ewigkeit, ruhmwürdiges Haupt, du größtes der Opfer von des Gaius Verwüstungen. Ende von 14. Von der Gemütsruhe von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Aber es fruchtet nichts, wenn wir nur die Ursachen der Unzufriedenheit im Privatleben entfernen. Denn es greift zuweilen ein Hass gegen die Menschheit um sich, und es stößt uns der Schwarm so vieler beglückten Schandtaten an, wo es aufs Herz fällt, wie selten die Ehrlichkeit sei, wie man nichts wissen mag von Unschuld und kaum jemals, sie müsste denn gerade Vorteil bringen von Treue. Es bieten sich da die gleich verhaßten Vorteile und Nachteile der Üppigkeit und der Ehrgeiz, der sich bereits so gar nicht in seinen Schranken hält, daß er auch auf den schändlichsten Wegen Glanz findet. Da verdüstert sich die Seele, und es waltet eine Finsternis, als ob die Tugenden zu Grabe gegangen wären, die man weder hoffen darf, noch mit Erfolg besitzen kann. Wir müssen uns daher so stimmen, daß uns alle Laster des Pöbels nicht verhaßt, sondern lächerlich erscheinen, und es lieber dem Demokritus nachmachen als dem Heraklitus. Dieser weinte, so oft er unter Menschen gegangen war, jener lachte. Diesem schien alles, was wir tun, ein Jammer, jenem eine Posse. So muß man sich denn alles leichter machen und mit leichtem Sinn ertragen. Es ziemt dem Menschen besser, das Leben zu belachen, als zu beweinen. Dazu kommt, daß sich derjenige besser um das menschliche Geschlecht verdient macht, der darüber lacht, als der darüber trauert. Jener läßt noch einige gute Hoffnung übrig. Dieser weint törichterweise dennoch über das, an dessen Verbesserung er verzweifelt. Und in dem Blick auf das Ganze ist der doch ein größerer Geist, der das Lachen als der das Weinen nicht halten kann, indem er, nur leicht angegriffen in seinem Gemüte, von all dem Wesen der Welt nichts für groß, nichts für wesentlich, ja nicht einmal für ernst hält. Jeder halte sich nur alles Einzelne vor, weshalb wir froh oder traurig sind, und bedenke, daß es wahr sei, was Bion sagt. alles tun der menschen sei einer komödie ähnlich und ihr leben sei weiter nicht ehrwürdiger und ernster als unausgeführte gedanken es ist jedoch immer besser die sitten der menge und die fehler der menschen mit gelassenheit anzusehen und weder in ein gelächter noch in tränen auszubrechen denn um fremder mängel willen sich zu quälen ist ewiges elend an fremden mängeln seine lust zu finden ist liebloses vergnügen so wie es eine zwecklose höflichkeit ist zu weinen weil einer eine tochter begräbt und seine stirne darob in falten zu ziehen auch bei deinen eigenen unfällen mußt du es dahin zu bringen suchen daß du dem schmerze nicht mehr nachgebest als die vernunft nicht als die gewohnheit es haben will denn manche vergießen tränen damit es andere sehen und haben immer trockene augen solange niemand bei ihnen ist weil sie denken es sei unschicklich nicht zu weinen da es jedermann tue so tief hat sich der fehler sich nach fremden ansichten zu richten eingewurzelt daß auch die natürlichste sache der schmerz in das gebiet der scheindinge kommt nun aber kommen wir an fälle die nicht ohne grund in traurigkeit zu versetzen pflegen und in kummer wenn es nämlich mit den guten ein übles ende nimmt so wenn ein sokrates im kerker sterben ein rutilius in verbannung leben ein pompeius und cicero ihren schützlingen den hals darbieten müssen und jener cato der tugend lebendiges abbild ins schwert stürzend sich und die republik zugleich aufgibt das muß einen martern wenn das schicksal so ungerecht lohnt und was soll nun jeder für sich hoffen wenn er sieht daß die besten das schlimmste leiden was ist da zu tun richte dein augenmerk darauf wie jeder von ihnen solches ertragen habe und wenn sie unverzagt waren so sehne dich nach solchen seelen starben sie weibisch und feig so ist's kein schaden um sie entweder sind sie wert daß du ihrer seelenstärke deinen beifall weihest oder sie sind nicht wert daß ihrer unmännlichkeit deine sehnsucht folge denn was ist ehrloser als wenn der größten männer unverzagtes sterben uns zagen machte unaufhörlich wollen wir preisen wer preisenswert ist und sprechen je tapferer desto glückseliger entronnen bist du dem lose der sterblichen dem neide der krankheit los bist du deiner bande nicht daß du ein elend geschick verdientest war der götter meinung sondern daß du nicht verdientest unter der macht des glücks zu stehen die sich aber entziehen wollen und im augenblick des todes nach dem leben umschauen an die lege es seine hand nie will ich einen beweinen nie wenn er freudig stirbt nie wenn er weint jener hat meine tränen selbst abgetrocknet, dieser hat durch seine tränen gemacht, daß er keine wert ist. Soll ich den herkules beweinen, weil er sich lebendig verbrannt? Oder den regulus, weil so viele nägel ihn durchbohrten? Oder den cato, daß er seine wunden als mann ertrug? Sie alle hat es nur augenblicke gekostet, den weg zu finden, auf dem sie ewigkeit erlangten. Zur unsterblichkeit sind sie durchs sterben gelangt. Eine nicht geringe quelle des kummers ist auch das, wenn du dich selbst ängstlich verkünstelst und dich gegen niemand in deinem natürlichen Wesen zeigst, wie denn das Leben so mancher verstellt und darauf angelegt ist, wie sie sich wollen sehen lassen. Das ewige Achthaben auf sich selbst ist ja eine Marter. Da fürchtet man immer, anders angetroffen zu werden als gewöhnlich, und nie werden wir der Sorge los, wenn wir meinen, jeder Blick auf uns sei eine Beurteilung. Da kommt denn einenteils gar manches, was uns wider unsern Willen in unserer Blöße darstellt, andernteils aber, wenn auch dies sorgfältige Achthaben auf sich selbst nicht misslingt, ist das Leben derer, die beständig unter einer Maske sind, doch nicht angenehm oder sorgenfrei. Dagegen die Natürlichkeit, die ohne fremde Beimischung nur durch sich selbst schön ist und dem Charakter keinen Mantel umhängt, wie viel Liebliches hat diese? Man läuft jedoch bei solch einem Leben Gefahr, in Verachtung zu kommen, wenn man alles vor allen offen hält. Und manche verlieren die Zuneigung, wenn sie in zu genaue Bekanntschaft getreten sind. Aber die Tugend hat nicht zu besorgen, dass sie geringer gehalten werde, wenn sie beim Lichte besehen wird. Und lieber will ich auf geradem Wege bleibend verachtet sein, als die Qual ewiger Verstellung leiden. Doch, dass wir die Mittelstraße nicht verfehlen. Es ist ein großer Unterschied, ob man unverstellt wandelt oder unvorsichtig. Vielfältig muß man in sich selbst zurückgehen, denn der Umgang mit Unähnlichen bringt aus der guten Ordnung und weckt Leidenschaften wieder auf, und wo etwas in der Seele noch nicht fest und noch nicht vollkommen heil ist, da bildet sich ein Schaden. Doch muß man beides verbinden und damit abwechseln, Einsamkeit und Geselligkeit. Jene wird in uns eine Sehnsucht nach Menschen erwecken, diese nach uns selbst, und es wird die eine der andern helfen. Den Hass gegen das Weltgewühl wird die Einsamkeit heilen, den Überdruß an der Einsamkeit das Weltgewühl. Auch in der nämlichen Anspannung muß man den Geist nicht stets auf gleiche Weise halten, sondern sich auch dem heitern Wesen hingeben. Sokrates schämte sich nicht, mit Knaben zu spielen, und Cato erholte sich beim Weine, wenn er von der tätigkeit des öffentlichen lebens ermüdet war und scipio bewegte den heldenkörper der im triumph aufgezogen war nach dem takte des tanzes nicht weichlich sich biegend wie manche jetzt sogar im gange der mehr als weibisch ist des mannes kraft verleugnen sondern wie jene helden des altertums bei spiel und festfeier nach männerart den boden zu stampfen pflegten die nichts verloren hätten wenn sie auch von ihren feinden wären gesehen worden man muß dem geist erholung gönnen so wird er ausgeruht sich kräftiger und frischer erheben so wie man fruchtbaren äckern nicht gewalt antun muß denn das unausgesetzte fruchttragen wird sie bald erschöpfen so hemmet unausgesetzte anstrengung den schwung des geistes er wird wieder kräfte gewinnen wenn er sich ein wenig erholt und erquickt hat aus der unaufhörlichen arbeit entsteht eine gewisse abstumpfung und abgeschlagenheit der seele und es würde nicht eine so mächtige begier der menschen danach streben wenn in spiel und scherz nicht eine gewisse natürliche lust wäre obwohl der häufige genuß davon der seele allen ernst und alle kraft rauben muß ist ja auch der schlaf zur erholung nötig würdest du ihn aber tag und nacht fortsetzen so wäre er tot es ist ein großer unterschied ob man mit etwas nur nachläßt oder ob man es aufgibt die gesetzgeber haben feiertage verordnet damit die leute in masse zur fröhlichkeit genötigt wären sie schoben damit zwischen die arbeiten gleichsam eine notwendige abkühlung hinein auch große männer setzten sich wie ich weiß für gewisse tage in jedem monat ferien aus manche teilten jeden tag zwischen ruhe und geschäften so erinnern wir uns von Pollio Asinius, dem großen Redner, daß er, wenn's über die zehnte Stunde hinausging, sich weiter in nichts mehr einließ. Nicht einmal Briefe las er nach dieser Stunde, auf daß nicht etwa ein neues Geschäft erwüchse. Aber in jenen zwei Stunden legte er die Müdigkeit des ganzen Tages ab. Manche machen eine Pause um Mittag und verschieben auf die Nachmittagsstunden diese oder jene leichtere Arbeit. Auch unsere Vorfahren verordneten, daß nach der zehnten Stunde kein neuer Vortrag im Senat gemacht werden dürfte. Der Soldat teilt seine Wachen ein, und für die, so von einer Unternehmung zurückkommen, ist die Nacht dienstfrei. Man muß der Seele etwas zu lieb tun und ihr zu Zeiten Muße gestatten, die ihr für Nahrung und Stärkung dient. Auch in freien Spaziergängen muß man umherschweifen, damit die Seele unter offnem Himmel und in der weiten Luft sich stärke und hebe. zu zeiten wird auch eine spazierfahrt und reise und ortsveränderung ein zusammenspeisen mit freunden und ein nicht sparsam gefüllter becher neues leben in uns bringen. Zuweilen darf's wohl gar zu einem räuschchen kommen, nicht daß es uns ersäufe, aber doch daß es uns untertauche. Das vertreibt die grillen und rüttelt das gemüt in seinen tiefen auf und ist ein mittel wie manchmal gegen krankheiten so auch gegen verstimmung. Und lieber der freie ist der Erfinder des Weins genannt worden, nicht wegen der Ungebundenheit der Zunge, sondern weil er die Seele von der Knechtschaft der Sorgen frei macht und aus der Sklaverei erhebt und ihr Leben gibt und sie kühner macht zu jedem Beginnen. Doch wie in der Freiheit, so ist beim Weine Mäßigung heilsam. Man glaubt, auch Solon und Arkesilaus haben den Wein geliebt. Dem Cato ist Trinklust vorgeworfen worden. Mag ihm das vorwerfen, wer da will, es wird dadurch eher dieser Fehler zu ehren als Cato in Schande kommen. Aber es muß auch nicht oft geschehen, damit die Seele sich nicht eine üble Gewohnheit daraus mache. Hie und da mag sie sich jedoch herausreißen zur Lustigkeit und Ungebundenheit und die mürrische Nüchternheit ein wenig entfernen. Wir müssen doch entweder dem griechischen Dichter Glauben schenken, zu Zeiten ist's auch angenehm, den Verstand fahren zu lassen, oder dem Plato, vergebens klopft, wer bei sich selbst ist, an der Musenpforte an, oder dem Aristoteles, kein großes Genie war ohne Beimischung von Tollheit. Nur eine aufgeregte Seele kann etwas Großes und über die Gewöhnlichen Erhabenes aussprechen. Wenn sie, das Gemeine und Alltägliche verachtend, in heiliger Begeisterung sich in höhere Welten geschwungen, dann erst singt sie Größeres als ein sterblicher Mund. Es ist nicht möglich, dass sie erhabene und hochschwebende Gedanken erreiche, solange sie bei sich selbst ist. Abweichen muß sie von dem gewohnten Weg und aufwärts sich schwingen und in ihre Zügel knirschen und den, der sie lenken will, mit sich fortraffen, dahin ihn tragend, wo hinauf zu steigen er für sich gezagt haben würde. Da hast du denn, teuerster Serenus, was die Ruhe sichern, was sie wiederherstellen und einschleichendem Schaden wehren mag. Doch merke, daß dies alles für den, der sein schwaches Wesen beibehält, nicht stark genug ist, wofern nicht gespannte und anhaltende Aufmerksamkeit um das leicht irrende Herz beständig die Runde macht. Ende von 15. Ende von der Gemütsruhe De Tranquillitate Animi von Lucius Annaeus Seneca, übersetzt von J. Moser.